Hola, muy buenas noches und willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenburg beginnt hier die Ausgabe Nummer 19 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Wir werden wie gewohnt 2 Stunden lang Punk, Rock und Metal von Bands aus Spanien hören. Mit ein paar Ausnahmen aus der Vergangenheit. Hier wirst du heute eine Art Best-of aktuellen spanischen Rock hören aus Alben, EPs und Singles, die zur aktuellen Szene gehören und das hier in OS Radio bis 22 Uhr. Ab jetzt könnt ihr auf der Facebook-Seite der Sendung die Playlist mit Verlinkung zu der Bands sehen. Die Bands und ich werden uns auf jeden Fall freuen, bei jeder geteilten Post und Feedback. Schaut mal bei Mixtape Mercedes Herrada vorbei, während du die Sendung hörst, vielleicht auch um die Bands näher kennenzulernen. Wir starten mit Trastienda RC, eine Punk-Rock-Band aus Madrid, die mit dem Album von Dezember 2020 mit alle Fans 25 Jahre der Band feiern. Sie haben sich übrigens eine Menge Musiker für diese Arbeit geholt, wie bei dem Lied, die wir gleich hören werden. No estoy aquí mit Juanan von Escape und mit Borja Heredero von Del Locos. We'll be right back. Für eine Kraft von Sayagoaid, Stoner Rock und Hardcore aus Gipuzkoa Baskenland mit dem Lied Sushi aus der EP von 2019. Für die Band, die jetzt kommt, 2020 zählt nicht. So heißt der letzte Single 2020 No Cuenta von El Monstruo del Lago. Encontrarme parece mentira, pequeño cabrón. encontrarte. Me suda la cara, alcohol en mis manos. Für ein großartiges Lied, Rojo, von den legendären Barricada. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. Viel Spaß gleich mit Silveranto, eine Band aus Sevilla, die uns gleich richtig coolen Hard Rock bringen mit einer seiner Singles, How Long. It's so hard to lose your hair, that I'm not gonna try. Maybe always you're so far. In my bed while I sleep, I caught your name in my dreams. Crazy love cannot be. Los temores ya se han ido, flores llenan el jardín de este corazón de yeso. Madrid mit Aches, eine neue Band mit erfahrenen Musikern aus anderen Formationen wie Darkmoor, Holyside, Metropolis, Sex, Warrior Poet und vielen anderen. Hier mit den ersten Longplayer Canciones para ti. Jetzt kommen Mago de Oz zusammen mit La Pegatina, eine gute Party-Mischung mit dem Ergebnis Tu Madre es una Cabra. Me conformes fui criado en un ambiente hostil. Sobreviví robando. Mi pobre triste madre me entregó a un ciego que será mi amo y yo sus manos. La picaresca es casi adueño de nuestras vidas. Una vida tan cruel donde no había salida. El viejo me enseñó el arte del engaño. Me sentí más fuerte cada día. La vida es una batalla, la suerte que hay que vencer. Y cuando te cae el hombre ya no hay nada que perder. El ciego y el escudero, el fraile o el alguacil, jamás das ist Mixtape im OS-Radio auf 104,8. You're Direkt nach Mago de Oz haben wir die spanische Folk-Metal-Band Sodom gehört. Sie nennen ihren Stil Juglar-Metal, eine Mischung aus Rock, Folk und keltischer Musik gewürzt, mit Texten, die auf Literatur basieren, hauptsächlich auf Legenden, Gedichten, Romanzen und traditionellen Erzählungen mit einem kritischen, kulturellen und sozialen Hintergrund. Einige ihrer Texte haben ein Thema, das sich auf dem Roman Der Herr der Ringe und auf die klassische und traditionelle andalusische Literatur bezieht. Gerade mit voller Power hatten wir Born in Exil aus Barcelona gehört, beide Lieder aus deren Alben von 2020. Es geht weiter mit Synchronicle. Genießen wir weiter die spanische Metal-Szene mit dem Lied Forevermore. Never surrender my sorrow is after my hurt. Hi everybody, here it is Diego from the Spanish band Scapeland, and I would like to wish you all the best in this weird time we are living right now, and send the best wishes also to the mixtapes listeners from OS Radio. So thank you, and I hope you enjoy your music. Rock and roll! Diego, vielen Dank, Diego von Scapeland, für deinen Gruß an die Zuhörer und Freunde von Mixtape. Wer sind Scapeland? Eine 2006 gegründete Metalband mit progressiven Anklängen aus der Provinz Cardiff. derzeit mit Diego an der Gitarre, der Bassist Josema, Adrian am Schlagzeug und der Sänger Ivan. Die Band war von einer Reihe von Umständen umgeben, die dazu führten, dass sie in den letzten Jahren Komponenten und Style veränderte, bis sie zur aktuellen Formation und der Definition des Kaplan Styles gelangte. Sie mussten ihre Evil Places Tour aus offensichtlichen Gründen unterbrechen, aber schauen nach vorne bei der Veröffentlichung des zukünftigen dritten Albums. Da werden wir hier auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich schon darauf. Wir hatten übrigens I Am vom Album Evil Mind Pieces von 2018 gehört. Und jetzt hier eine der Singles aus dem längst erwarteten Album von Angelus Apatrida. Diese ist seit 22. Januar raus. Genießt mit mir The Age of Disinformation. Mixtape in OS Radio. Unterbreche ungern Projekto Manhattan von 2020 von Scirocco, weil ich mich jetzt von der ersten Stunde von Mixtape verabschieden soll. Aber bleibt bitte dran. Um 21 Uhr bekommt ihr aktuelle Informationen von der Redaktion von OS Radio. Und gleich danach bin ich wieder da mit euch bis 22 Uhr mit mehr Bands aus Spanien. Bis 21 Uhr hören wir dann The Ribbons aus Baskenland mit El Enviado aus dem Album Fast Forward. Bis gleich! Atrás. Das ist Mixtape im OS Radio auf 104,8. Ja, genau, so ist es. Hola, ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape mit weiteren 15 Liedern von Bands aus Spanien. Ganz neu, hergestellt aus Metall, das mit asturischer Kohle, Seattle-Draht und argentinischem Blut geschmolzen wurde. Hier kommt Automatic Kafka aus Asturien mit Metamorphosis. Yeah. Herrian, so heißt der EP von den baskischen Stoner Rock Band Rodeo, hier mit dem Song Erio. Die Diskografie der Band kannst du auch unter rodeodesert.bandcamp finden. Wir bleiben übrigens jetzt in diesem wunderschönen Land, um sin mala intención zu hören. Diese Band präsentiert neue Album unter dem Namen Cuando llueve demasiado. Viel Spaß mit Punto y Seguido. Espejos, las sombras de mi memoria. Hoy ya no gira la noria, el día nace ya viejo. Se apaga la última vela, la tarta huele a quemado. Al fondo de un mar helado, encalla lo que se anhela. Sabes que yo siempre pido perdón cuando llueve demasiado. Salgo de noche a buscar donde te pueda encontrar, aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Cojo el camino al son que marca el destino. Pasé del salto al quebranto. A veces huyo y habito molinos abandonados. Dormito en campos minados, detono almohadas a gritos. Me equivoqué eligiendo este tren, destino a mi pasado. Salgo de noche a buscar donde te pueda encontrar, aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Salgo de noche a buscar donde te pueda encontrar, aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Pueda encontrar aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Salgo de noche a buscar donde te pueda encontrar aunque no te hayas ido. Detengo el coche y el sol, rompiendo el retrovisor en un punto y seguido. Hallo, wir sind die Ratones Colorados aus Madrid und möchten Merche, ihrer fabelhaften Radioshow Mixtape des OS Radios und allen ihren großartigen Zuhörern rockige Grüße schicken und massenhaft Gesundheit, Bier und Rock wünschen. Macht's gut! Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico. las grises, con ganas de sin rajar, marca límites, ceban tu temor. Tiempos grises. Liebes, danke, muchas gracias für einen schönen Gruß an die Zuhörer und Freunde von Mixtape. Aus Madrid haben wir Ratones Colorados gehört mit dem Song Pánico aus dem neuesten EP Inopia. Wie ich schon am Anfang der Sendung erwähnt habe, auf der Facebook-Seite von Mixtape, Mixtape Mercedes Herrada, könnt ihr die Playlist von heute schon finden mit der Verlinkung der Bands, wo ihr mehr Infos finden könnt. Es geht weiter mit der guten Laune von Trujas hier in Mixtape. Esto es el puto rock and roll. Dan las 7 en punto, ruge mi reloj. Vaya pesadilla, qué sueño de horror. Yo que soy punk rocker, he soñado pop. Tocan gafapasta con sus amplis pops. Corro a mi garaje, busco en el arcón mi vieja guitarra de Johnny Ramón. En una cochera haz lo que te guste sin tener ni idea. Viste de elegante, viste a tu manera. Que no te distracen, que eres una fiera. Es el puto rock and roll. Es el puto rock and roll. Hey. En el arcón, odio mis vinilos de los New York Dolls. Yo tengo principios, no traiciono al rock, pero vaya moña, me planteo el pop. Vuelvo a despertar, de nuevo es un horror. Corro a revisar en mi querido arcón. A drogar, hay quien busca el colocón y otro sexo de diversión. La función se terminó, algún lo ha hecho buena caja. A lo mejor me voy a casa o no. Sin política y sin Dios, sin que nadie me sujete. Vete a mamar, no me entretengas más. Qué huevo ni qué cojón, hoy no seré amigo de nadie. Vete a soñar, me voy a colocar. Radio. Nach otra noche von Caótico hören wir jetzt aus Sevilla, übrigens eine meiner Lieblingsbands, Reincidentes. La butaca, la resaca de la crisis. Yo soy quien espía los juegos de los ninis. No quiero quiero tu pescado, no quiero tu caña. Estoy muy bien en el paro, vuelva usted mañana. Estoy sanando a mi niño interior. Tumbado en el sofá me siento mucho mejor. Estoy sanando a mi niño interior. Viviendo la vida, echándole morro, como si nunca hubiera tu morro. Viviendo la vida, echándole morro, como si nunca hubiera tu morro. Viviendo la vida, echándole morro, como si nunca hubiera tu morro. Viviendo la vida, echándole morro, como si nunca hubiera tu morro. Como si nunca hubiera tu morro, como si nunca hubiera tu morro. Como si nunca hubiera tu morro, como si nunca hubiera tu morro. Wir erreichen die Hälfte der zweiten Stunde von Mixtape nach Länder Caris Muertos mit No Tomorrow. Wir werden jetzt wieder die Musikrichtung wechseln. Es macht mich wirklich glücklich, mit euch so gute Bands, so gute musikalische Projekte teilen zu können. Genießen wir einen Block mit vier Songs von den Bands Daeria, Doble Esfera, Somascure und Atreides. Viel Spaß! We'll be right back.

Es Mixtape in OS Radio. Der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Herrada. Dort wird ihr die Playlist finden mit der Titel Alle Songs und Verlinkung der Bands. Teile es und schreibe, wie du die Musik der Band, alle Bands findest. Wir machen weiter mit Pleura, mit der allererste Album der Band, die ich von hier gerne empfehle zu hören, war Karel Keta mit baskischer Gesang Errai Nua Solte. We'll be right back. waren Las Sex Pills mit Somos lo peor. Es ist fast 22 Uhr und die Zeit ist gekommen, um mich zu verabschieden. In 4 Wochen, also am 6. März, bin ich wieder da mit mehr Bands aus Spanien. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und die Sendung hörst. Es hat mir richtig Spaß gemacht, dir diese große Menge an geile spanische Bands vorzustellen. Wenn du wissen möchtest, übrigens, was ich alles hier und heute gespielt habe, schaue die Playlist auf der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Herrada. Genießt den Samstagabend noch. Wir hören noch die Punk-Rock-Band We The Riot aus Mallorca aus dem neuen EP Far and Gone. Saludos de Mercedes Herrada. Bis zur nächsten Sendung.